Der 41. internationale Asienprogrammwettbewerb der Studenten in Pyongyang fand am 9. und 10. November in der Kim Il-sung-Universität statt. Dieser Pyongyang-Wettbewerb, an dem mehr als 120 Studenten aus 28 Universitäten und Hochschulen der TFAEAK teilnahmen, fand in 42 Gruppen geteilt statt. Beim Wettbewerb wurden die Aufgaben, die die richtige Analyse der Gegenstände und Erscheinungen, die umfassenden Kenntnisse, die Fähigkeiten zur Anfertigung der Algorithmen, Entwürfe und zur Programmerstellung nötig haben, in Fremdsprachen vorgelegt. Beim Wettbewerb wurde die Rangordnung veröffentlicht und die Preisurkunden und Pokale verliehen.